Wir sind allein, unser Wasser wird lang und knapp. Die Soldaten suchen in jedem kleinen Eck. Bald, aber bald finden sie unser Versteck. Die Rakete kommt, der dritte Bug tut mich aus. Ich will hier weg, ich will hier raus. Die Rakete kommt, der dritte Bug tut mich aus. Ich will hier weg, ich will hier raus. Ich will hier weg, ich will hier raus. Die Rakete kommt, der dritte Weg geht nicht aus. Ich will hier weg, ich will hier raus.